Erster nach 7 Jahren sollst du Schulden erlassen. Zweiter jemand soll seinem Nachbarn Geld leihen. Nach 7 Jahren muss er die Schuld vergessen. Er soll seinen Nachbarn nicht um das Geld bitten. Das ist ein Erlass für Jahwe. Dritter, du darfst Geld von Fremden fordern. Aber du sollst die Schulden deiner Nachbarn erlassen. Vierter, es wird keine armen Menschen bei euch geben. Jahwe, dein Gott, wird dich sehr segnen. Er gibt dir ein Land. Fünfter, du musst auf Jahwe, deinen Gott, hören. Du musst alle diese Gebote halten. Ich gebe sie dir heute. Sechster, Jahwe, dein Gott, hat dich gesegnet. Er hat es dir versprochen. Du wirst anderen Völkern Geld leihen. Du musst selbst kein Geld leihen. Du wirst über viele Völker herrschen. Kein Volk wird über dich herrschen. Siebter, wenn ein armer Mensch bei dir ist, in deinem Land. Er ist einer von deinem Volk. Sei nicht hart zu ihm. Hilf ihm mit deiner Hand. Achter, du sollst ihm deine Hand öffnen. Du sollst ihm gerne Geld leihen. Gib ihm, was er braucht. Neunter, pass auf, dass du nicht schlecht denkst. Denke nicht, das 7. Jahr ist bald da. Dann muss ich die Schuld erlassen. Schau deinen armen Nachbarn nicht böse an. Gib ihm, was er braucht. Wenn er zu Jahwe ruft, bist du schuldig. Zehnter, du sollst ihm geben. Sei nicht traurig, wenn du ihm gibst. Jahwe, dein Gott, wird dich segnen. Er segnet alles, was du tust. Elfter, es wird immer arme Menschen im Land geben. Darum sage ich dir, hilf deinem armen Nachbarn gerne. Öffne deine Hand für ihn. Zwölfter, wenn ein Hebräer oder eine Hebräerin sich verkauft. Er oder sie ist 6 Jahre dein Sklave. Im 7. Jahr sollst du ihn freilassen. Dreizehnter, wenn du ihn freilässt, gib ihm etwas mit. Vierzehnter, gib ihm viele Schafe. Gib ihm Getreide von deinem Feld. Gib ihm Wein von deiner Presse. Gib ihm viel von dem, was Jahwe dir gab. Fünfzehnter, denk daran, du warst auch ein Sklave in Ägypten. Jahwe, dein Gott, hat dich befreit. Darum sage ich dir das heute. Sechzehnter, aber vielleicht sagt der Sklave, ich will nicht gehen. Er mag dich und dein Haus. Es war gut für ihn bei dir. 17. Dann nimm ein Werkzeug. Bohre ein Loch durch sein Ohr an die Tür. Dann ist er für immer dein Sklave. Mache das auch mit einer Sklavin. 18. Es soll dir nicht schwerfallen, ihn freizulassen. Er hat 6 Jahre für dich gearbeitet. Er hat doppelt so viel verdient wie ein Arbeiter. Jahwe, dein Gott, wird dich segnen. Er segnet alles, was du tust. 19. Das erste männliche Tier, das geboren wird, gehört Jahwe. Es ist von deinen Kühen oder Schafen. Du sollst es Jahwe, deinem Gott, geben. Du darfst mit dem ersten Kalb nicht arbeiten. Du darfst das erste Lamm nicht scheren. 20. Du sollst diese Tiere jedes Jahr essen. Du und deine Familie esst sie vor Jahwe. Das ist an dem Ort, den Jahwe wählt. 21. Wenn ein Tier einen Fehler hat, darfst du es nicht opfern. Es darf nicht lahm sein. Es darf nicht blind sein. Es darf keinen schlimmen Fehler haben. 22. Du kannst diese Tiere zu Hause essen. Jeder darf sie essen. Auch Menschen, die nicht rein sind. Es ist wie beim Essen von einer Gazelle oder einem Hirsch. 23. Du darfst das Blut nicht essen. Du musst es auf die Erde gießen. Es soll wie Wasser fließen.